Und noch hab ich euch zu danken. Keinen Dank, keinen Dank. Dass ihr mir durch eure Kunst viele Seelen reichlich liebe in den Himmel expediere. Und wo wollt ihr hin? Dass ihr die Zeit karg bemessert, so würdigen Vorbereitung. So, werd ihr in eurem Handwerk nur halb so gut beschlagen wie ich in dem meinen. Ihr säßet längst als Kardinal zu Rom, der Purpur indessen, ihr glänzt nur auf eurem Antlitz. Auf Erden verteilt. Ich weiß von Kardinälen, die verdienten eure Beamten zu stehen. Seid ihr gar sanguinisch und bald seid ihr cholerisch und überfüllt den Magen. Die Diagnose beim Himmel für eure Tintoren und Recken und Waffen. Insgesamt gäb ich nicht den Inhalt einer strohumflochtenen Flasche, wo Flügel mir das Kana genossen. Gott sei überall. Nein, nur Weiber und Kapuziner schreien, dass Gott in jedem Katzenbuckel stecke. Oder denkt ihr, in euch wäre Göttliches? Weiber und Kapuziner sind euer vornehmster Ungarn. Ihr vergesst die Ärzte und die Frauen aber. Die Frauen, keine Zierde den Menschen. Schrecken sieben lange Teufel. Unsicherheit in des Menschen Leben. Seht mich. Just hier hauset die schöne Frau des wackeren Schneidermeisters. Ein hellgrünes Bäumchen, das aus der Ritze eines berstigen Gemäuers seine Zweiglein nach der Sonne schrecket aus. Ich kenn's. Doch sie. Was ist zu sehen? Was gibt's? Das Haus und verschlossen, wie ein Geheimnis. Hey, Ser Matteo! Hey, Ser Matteo! Matteo! Seid ihr tot? Noch ist nicht Abend. Ser Matteo! Matteo! Matteo! Matteo. Oh! Im Namen des Herrn. Ihr seid Monsignore. Ja. Und ihr Dottore. Ja. treibt euch leichtfertig auf offener Straße umher. Was fällt euch an meinem Wandeln Würdeloses auf? Richtig erklärt haben.